Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Wir haben jetzt jemanden für euch, der ganz im Alleingang sein Auto in ein selbstlenkendes Auto umgebaut hat. Ohne groß Shishi, ohne große Automobilfirmen, ohne den Schnickschnack der Wissenschaftler und ohne die Hilfe von Elon Musk. Er heißt George Hotzt. Oder Hotz, 17 Jahre an, ihr kennt ihn vielleicht, im Netz ist er bekannt geworden unter seinem Pseudonym GeoHot, oder GeoHot, wie man es aussprechen will, hat als erstes Apples iPhone damals gehackt und ist deshalb bekannt geworden. Und jetzt auch noch das in seiner Garage, da bastelt er ja an seiner heimischen Garage an einem DIY-Kit, so kann man es auch sagen, mit dem man dann jedes 0815-Auto in ein selbstfahrendes Auto verwandeln kann. Netzautorin Martina Schulte findet das gut und wird uns das Projekt und den Typen jetzt mal vorstellen. Also ich finde, es ist ein verdammt cooler Typ. Also er hat, wie du gerade schon erzählt hast, nicht nur als 17-Jähriger den ersten Jailbreak für das iPhone hinbekommen. Also sein Hack hat damals dafür gesorgt, dass man jede beliebige SIM-Karte reintun konnte und nicht nur die Karten von den Firmen, mit denen Apple irgendwelche hochdotierten Verträge abgeschlossen hatte. Apple war damals auch echt pisst. 2009 hat er dann die PlayStation 3 gehackt und bekam eine Menge Ärger mit Sony. Dann hat er mal kurzfristig gedacht, so, ich mache mal so normale Jobs, hat im Silicon Valley angeheuert als Sicherheitsexperte für Facebook und Google. Fand er aber echt irgendwie zu öde und jetzt mit 26 hat er gedacht so, ey, dem Elon Musk und Tesla und Google mit den Self-Driving Cars, dem werde ich jetzt mal so richtig zeigen. Ich zeige denen jetzt mal, wie easy es ist, selber ein selbstfahrendes Auto zu bauen. Und auf die Idee ist er gekommen, weil Elon Musk, also der Chef von Tesla, ihn für Tesla rekrutieren wollte. Das hat der Bloomberg News erzählt. I was approached by a friend to come build this technology for Tesla. I saw what they were doing and I'm like, I am confident with the research I've seen that I can beat that. And then one day I was just like, you know what, I'm going to go buy a car, I'm going to throw some cameras in it, throw some computers in it, we're just going to make this work. Also ne, seine Reaktion auf das Angebot von Tesla war, er hat sich das angeguckt, das kann ich besser. Er hat sich ein Auto gekauft, ein paar Kabel, Computer, Sensoren und hat sich das Ziel gesetzt, ich baue mir jetzt selber so ein Auto. Ja, schön guerillamäßig unterwegs in der sprichwörtlichen Garage. Ich glaube, wenn man irgendwas auf sich hält, dann braucht man so ein Ding. Sollten wir auch mal überlegen. Und dann habe ich auch noch gelesen, also wie kann das denn sein, vor 3 Monaten hat er angefangen und ist jetzt schon irgendwie relativ weit mit der Kiste. Ja, das ist das Verrückte. Der ist Wahnsinn. Wirklich so weit, ich habe den Reporter damit rumfahren sehen mit dem Auto und der hat die Hände vom Lenker genommen und so, Hilfe und so. Also ist natürlich jetzt noch nicht fertig, ne? Ja. Sein Testauto ist ein Honda Acura. Er hat da eine Menge Technik und Sensoren reingebaut. Das ganze System läuft unter Linux. Die Kabel hat er bei seinem Prototyp auch erstmal nicht so großartig unter die Verkleidung verlegt, sondern so mit Gaffer-Tape ins Auto reingeklebt, so MacGyver-mäßig. Und dann hat er so ein total fettes, so ein 21,5 HD-Display in diese Konsole zwischen Fahrer und Beifahrer geklebt, was total absurd aussieht, so ein riesiger Bildschirm. Und er meinte, es ist fetter als bei Tesla, Tesla hat nur 17 Zoll Display. Ja, wie funktioniert das denn genau? Also ich meine, in diesem Honda Acura, da wissen wir jetzt, wie es ausschaut, aber wie soll es genau funktionieren, die Technik? Also Hotz sagt, moderne Autos seien ja heute quasi schon Computer. Und er selber sei ein Computer-Guy und deswegen sei es eigentlich total easy für ihn, ein selbstfahrendes Auto zu bauen. Und er will das auch auf eine andere Art und Weise tun als Tesla und Co. Seine Software, die soll nicht festen Regeln folgen, wie ein Auto zu fahren hat. Er setzt stattdessen auf Deep Learning mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz. Das heißt, sein Auto soll von ihm, dem menschlichen Fahrer, lernen, wie man fährt. Also genau wie wir alle fahren lernen vom Fahrlehrer, indem wir einfach das nachmachen, was die anderen machen und was der Fahrlehrer uns vormacht. Aber wir sind ja nicht perfekt. Also von dem her wird die ganze Kiste ja wahrscheinlich auch fehleranfällig sein. Ja, er sagt halt, da Menschen Fehler machen, sei sein Ansatz, seinem Auto möglichst viele Fahrlehrer zu verschaffen und es dann sozusagen zu einem perfekten Fahrer zu erziehen. Und wenn er das geschafft hat, dann will er das als DIY-Kit auf den Markt bringen. Dann kann jeder von uns für knapp $1000 sein Auto in ein selbstfahrendes Auto umrüsten. Und das Auto, das er auf den Markt bringen will, das käme sogar ohne diese teuren Sensoren aus, die Google einbaut oder auch Tesla. Er sagt, er brauche im Wesentlichen eigentlich nur 6 Kameras für $13 und den Rest kümmert sich die Software, die er gerade schreibt. Was sagt denn vermutlich die Person, die ihn am meisten hasst, nämlich Elon Musk zu dieser Herausforderung? Die haben in der Tat sofort nach der Veröffentlichung des Bloomberg-Beitrags reagiert. Tesla hat gesagt, es sei nahezu unmöglich, ein selbstfahrendes Auto im Alleingang zu entwickeln, denn die künstliche Intelligenz eines Autos könne man zwar auf 99% Objekt Spracherkennung optimieren, aber das sei nicht sicher genug. Die wirkliche Herausforderung sei es, auf 99,99999999% zu kommen. Bei nur 99% Objekterkennung könne die künstliche Intelligenz in seltenen Fällen zum Beispiel einen Hund für eine Topfpflanze halten. Und wenn das bei 100 Kilometer passiere, dann sei das äußerst problematisch. Also Tesla hält nur die eigene Methode für sicher genug. Hotz ist das aber wurscht. Er macht einfach weiter und er bringt seinem Auto wirklich gerade das Fahren bei. Und beim Fahren hat er dann dem Reporter erzählt, dass er von großen Firmen wie Tesla nicht viel hält. I think that a lot of companies today are just... They're just doing a really poor job. Also er sagt halt, die meisten Unternehmen heute würden echt einen schlechten Job machen. Sie hätten vielleicht Gründe für das, was sie tun und wie sie es tun. Aber er denkt doch, wait a second, das kann ich doch viel besser machen. Und er sagt, ihm sei es einfach wichtig, Spaß zu haben und was richtig Cooles zu entwickeln. Etwas, was die Welt braucht. Tja, also was für ein Typ, George Hotz. Jailbreak so ziemlich alles, was es gibt. Und was hast du da gesagt? $1,000 soll das irgendwie kosten, ja. Nur das Kit, dass unser Auto dann zu einem selbstfahrenden Auto macht. Martina Schulte, ich glaube, ich würde es kaufen. Ich auch. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?